4-4. Entschuldigung, ist hier frei? Was möchten Sie trinken? Was möchtest du trinken? Kaffee oder Tee? Was nehmen Sie? Was trinken Sie? Zwei Kaffee, bitte.